Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Wir beginnen heute mit der sechsteiligen Krimireihe Terra Incognita von Philip Levine. Der englische Schauspieler und Autor schrieb Theaterstücke, Hörspiele und Drehbücher, zum Beispiel für die TV-Serie Mit Schirm, Charme und Melone. Über 40 seiner Hörspiele wurden von der ARD produziert, unter anderem die Krimireihe um den Ermittler Quentin Barnaby. Die Produktion von Terra Incognita stammt aus dem Jahr 1962. Sir William, ich habe keine Brötchen mehr bekommen im Ort heute Nachmittag. Darf ich Ihnen etwas Toast richten zum Tee? Wie? Etwas Toast vielleicht? Oder lieber kleines Gebäck? Für Tee ist es jetzt doch schon ein wenig spät. Finden Sie nicht, Mrs. Milner? Es tut mir ja so leid, aber der 5 Uhr Bus ist mir davongefahren und ich musste zu Fuß gehen. Aha, deswegen. Bitte stellen Sie doch das Radio an. Ich glaube, jetzt kommen Nachrichten. Ja. Hab mich schon gewundert, wo Sie stecken. Und Sie sind sicher schon ganz verhungert. Bitte etwas lauter, ja? Dass die Außenminister Anfang nächsten Monats zu einer Konferenz zusammentreten werden. Im Pazifik begann heute eine neue Serie britischer Atomversuche. Sie lösen die kürzlich im gleichen Gebiet durchgeführten amerikanischen Versuche ab und sollen, günstige Wetterkonstellation vorausgesetzt, in etwa 10 Tagen abgeschlossen sein. Das Wirtschaftsministerium hat eine Veröffentlichung über die industriellen Produktionsziffern des vergangenen Vierteljahres vorgelegt. Ja, das genügt. Drehen Sie ab, Mrs. Milner. Danach hält. Sie sehen so blass aus heute Nachmittag, Sir William. Wieder die Arthritis? Nein. Mrs. Milner, geben Sie mir doch bitte mal Professor Lomax am Telefon. Professor Lomax? Ach, muss das noch vor dem Tee sein? Ja, ich muss sofort mit ihm sprechen. Naja. Seine Nummer ist besetzt. Wo halten Sie eigentlich meine Schuhe versteckt, Mrs. Milner? Aber Sir William, Sie wollen doch nicht etwa zu Professor Lomax hinübergehen? Ich versuch's gleich nochmal, nachher ihn zu erreichen. Nein, ich will nur auf einen Sprung in den Garten. Cooper noch etwas sagen. Cooper? Ist denn der noch da? Es ist doch schon fast dunkel. Ja, er wollte die Rosen fertig schneiden. Kann ich's ihm denn nicht ausrichten? Die Luft ist so feucht heute und mit Ihrer Arthritis. Machen Sie doch keine solchen Geschichten, Mrs. Milner. Ich bleibe ja nur ein paar Minuten fort. Ach, der Tee ist schon fast so weit. Und was möchten Sie nun dazu? Toast oder Gebäck? Irgendetwas. Mir ist alles recht. Ihre Schuhe sind im Wandschrank, in der Diele. Ja, danke. Ich bin gleich wieder da. Aber dass Sie mir nicht zu weit vom Hause weggehen. Ich rufe, sobald das Wasser kocht. Sir William, Ihr Tee steht auf dem Tisch. Sir William! Suchen Sie den Chef, Mrs. Miller? Oh, Sie, Cooper. Oh, Sie haben mich richtig erschreckt. Ich habe Sie gar nicht gesehen hinter der Hecke da. Oh, tut mir leid. Ich schneide hier noch die Rosen zurück. Ja, sehen Sie denn überhaupt noch was? Oh, ich schon. Ich habe Katzenaugen. Und das ist sowieso der letzte Stock. Also wenn Sie bald fertig sind, dann habe ich noch eine Tasse Tee für Sie. Danke. Und haben Sie Sir William gesehen? Oh, seit heute Morgen nicht mehr. Ach, der ist aber doch vor 10 Minuten erst in den Garten gegangen, um Ihnen etwas zu sagen. Vielleicht ist er zum Obstgarten. Hier ist er nicht vorbeigekommen. Stimmt irgendwas nicht, Mrs. Milner? Doch. Ach Gott, wo er nur wieder bleibt. Und schlechtes Wetter zieht auch auf. Na, das bisschen Winter. Zum Regen kommt's heute und morgen bestimmt noch nicht. So, den hätten wir. Na, gehen Sie doch wieder ins Haus, Mrs. Milner, wenn es Ihnen zu kühl ist. Ich suche Sir William schon und sage ihm, dass sein Tee wartet. Ach ja, wären Sie so gut. Puh, und die Schuhe macht man sich schmutzig hier. Also kommen Sie dann zu mir in die Küche. Ja. A aber Stiefel gut abputzen, ja? Ja. Mrs. Milner! Mrs. Milner! Haben Sie gerufen, Cooper? Ja. Ja, was ist denn? Ja. Sie haben es also auch gehört, ne? Ein komisches Geräusch war das. Was? Nein, ich habe nichts gehört. Ob das nur meine Ohren waren? Also stellen Sie Ihre Teekanne warm, ich komme gleich. So. Ah, Cooper. Wo ist jetzt der versprochene Tee? Ja, kommt schon. Haben Sie Sir William gesagt, er soll sich beeilen? Ja, ist er denn noch nicht wieder im Haus? Im Obstgarten habe ich ihn nicht gefunden. Da habe ich gedacht, er ist wahrscheinlich über den Rosenweg schon wieder rein. Ah, über die Veranda? Ja. Ja, das wäre möglich, aber gehört habe ich ihn nicht. Augenblick, ich sehe mal schnell nach, ob er in seinem Arbeitszimmer ist. Sir William, wo sind Sie? Merkwürdig. Ist nicht da. Der ist er bestimmt nicht mehr im Garten, Cooper? Ja, bestimmt nicht. Ist zwar schon ziemlich dunkel, aber gesehen hätte ich ihn auf jeden Fall. Nur nicht so ängstlich, weit kann er ja nicht sein. Vielleicht ist er noch schnell ins Dorf. Ach wo, ins Dorf geht er doch nicht, ohne es mir zu sagen. Und dass er mit dem Auto nach Redford gefahren wäre? Aber der Wagen steht doch in der Garage. Na, dann bleiben Sie mal schön hier, ich sehe noch mal im Garten nach. Wenn ich ihn aber jetzt nicht auftreibe, da wird wohl ein Spättrupp fällig. Milner ist da, Herr Inspektor. Das ist gut, lassen Sie sie reinkommen, Sarge. Bitte, Mrs. Milner. Bitte nehmen Sie Platz, Mrs. Ja. Milner. Ich bin so frei. Danke, Sergeant. Danke. Tut mir leid, dass ich Sie bitten musste, hierher nach Redford zu kommen. Oh, es war sehr freundlich von Ihnen, mir den Wagen zu schicken, Herr Inspektor. Haben Sie etwas gehört von Sir William? Nein, leider nicht. Oh. Wir haben die Beschreibung in Umlauf gesetzt, die Sie uns vor 2 Tagen gegeben haben. Wir haben in allen Krankenhäusern nachgeforscht und in fast jedem Haus in der Umgebung hier. Leider bisher ohne allen Erfolg. Also ich kann es einfach nicht begreifen. Sagen Sie mir etwas, Mrs. Milner. Könnte Sir William plötzlich auf die Idee gekommen sein, irgendwelche Verwandten zu besuchen? Nein, er ist Junggeselle und hat, soviel ich weiß, nur einen einzigen Verwandten, einen entfernten Vetter in Edinburgh. Aber nie wäre er dorthin gefahren, ohne es mir zu sagen. Naja, das wollen wir lieber erst mal nachprüfen. Aber er wäre doch nie einfach so abgereist, ja. Ohne Koffer und ohne Mann. Man sollte es eigentlich nicht annehmen, natürlich. Wie lange sind Sie schon bei Sir William Stacy beschäftigt, Mrs. Miller? Seit fast 5 Jahren bin ich jetzt seine Haushälterin, seit er sich pensionieren ließ. Mhm. Er war ja Professor in Oxford, das werden Sie wissen, Anthropologie. Ja, mit was beschäftigt er sich denn so im Ruhestand? Ach, bis vor ein paar Monaten ist er sehr viel gereist. In den Pyrenäen. Ich habe ihn oft monatelang nicht zu sehen bekommen. Klettern war sein Steckenpferd, aber nicht hinauf auf die Berge, sondern hinunter in die Höhlen und Felslöcher. Und warum tut er das jetzt nicht mehr? Ach, seine Arthritis. Das macht ihm schrecklich zu schaffen. Und deswegen bin ich auch ganz sicher, er muss hier in der Nähe sein. Mrs. Milner, die Frage, die ich Ihnen jetzt stellen muss, ist vielleicht etwas peinlich. War Sir William geistig immer ganz auf der Höhe? Wie meinen Sie das, auf der Höhe? Da haben Sie irgendwelche Anzeichen dafür bemerkt, dass sein Verstand vielleicht zeitweilig gestört war? Nie. Nein, ganz gewiss nicht. Sein Verstand ist so normal und klar wie nur möglich. Ah ja, ich meine, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich meinte nur, er könnte ja etwas an Gedächtnisschwund leiden. Na, bestimmt nicht. Und als er da neulich in den Garten ging, da ist mir auch nicht das Geringste aufgefallen. Ich habe hier so ein paar Notizen. Moment, Ihrer Beschreibung nach trug er einen dunkelbraunen Anzug, ein helles Hemd und eine grüne Krawatte. Stimmt das? Ja, stimmt. Und mit seiner weißen Mähne und mit dem Bart, das müsste doch eigentlich jedem auffallen. Hatte er nähere Freunde in Ogden? Ja, ich würde sagen, Professor Lomax ist sein bester Freund. Der ist auch Anthropologe. Der wohnt etwa eine Meile weiter oben bei uns am Hang. Moment, Moment. Wie war der Name? Professor Lomax, sagten Lomax. Sie. Lomax. Ach, und jetzt fällt es mir erst ein. Sir William wollte noch kurz vor seinem Verschwinden mit ihm telefonieren. Aber die Nummer war besetzt. So. Komisch eigentlich, Herr Inspektor. Ich hatte schon gleich so eine Art Vorahnung, dass da was nicht stimmte. Schon als ich mit Cooper sprach. Cooper, ja, wer ist Cooper? Mit unserem Gärtner. Ach so. Sie werden mich jetzt für eine dumme alte Frau halten und ich kann es auch nicht richtig erklären, aber sobald ich im Garten war, da kam so ein merkwürdiges Gefühl über mich. Angst. Angst? Wovor? Das weiß ich selber nicht. Ich hab's schon einmal gehabt, Herr Inspektor, dieses Gefühl, aber einmal bei einer Seance, irgendwie so übernatürlich. So einer Seance? Nein. Na eben, ich hab's ja gewusst, dass das nur dumm klingt. Also, Sie wüssten bestimmt nicht zu sagen, zu wem oder wohin Sir William gegangen sein könnte. Nein. Aber was kann ihm denn zugestoßen sein? Keine Sorge, wir tun ja unser Bestes. Natürlich können wir zunächst nichts weiter als die Beschreibung in Umlauf setzen und Nachforschungen anstellen bei den Verwandten und Freunden. Solange kein Anhaltspunkt für ein Verbrechen vorliegt, bleibt uns nur übrig abzuwarten und herein. Verzeihung, Sir. Ja, Sergeant? Ein Polizist hat dies hier eben hereingebracht. Was ist denn das? Eine Baskenmütze, Sir. Eine Baskenmütze? Oh, das ist Sir Williams Mütze. Wo ist die gefunden worden, Sergeant? Zwischen Sir Williams Zaun und dem Ufer des Flussarms, der hinter seinem Obstgarten vorbeifließt. Oh Gott, am Fluss? Immer langsam, nicht gleich voreilige Schlüsse ziehen. Aber Sir Williams trug diese Mütze, als er in den Garten ging. Ja, behalten Sie doch bitte Platz. Das haben Sie aber übrigens in Ihrer Beschreibung nicht erwähnt, nein, Mrs. Milner. Nein, das hatte ich ganz vergessen, aber aufgehabt hat er sie bestimmt. Also nun denken Sie noch einmal ganz ruhig nach. Sind Sie sicher, dass er diese Mütze aufgehabt hat? Ja, sicher. Ich weiß es ganz genau. Tja, dann, Sergeant, dann werden wir das Wasser mit dem Schleppnetz absuchen müssen. Jawohl, Sir. Beschaffen Sie sich, was Sie brauchen, und fahren Sie sofort nach Ogden hinaus. Ich komme, sobald ich kann, nach. Starke Strömung, Sergeant? Nicht so schlimm, Sir. Wie weit sind Sie schon gekommen? Wir haben flussaufwärts gearbeitet und auch von Ufer zu Ufer durchgekämmt. Ich habe alle Mann ans Seil gespannt. Aber wir werden den Grund noch einmal mit Haken absuchen. Ja, ist gut. Wie ist der Grund? Hier in der Hauptsache steinig. Weiter unten wird es schlammiger. Haben Sie irgendwas zum Vorschein gebracht? Das Übliche. Fahrradrahmen, alte Räder, sogar ein Messingbett gestellt. Ich mach bald einen Altmetallwarenhandel auf. Keine schlechte Idee. Das Wasser ist ziemlich kalt, Sir. Falls er unten ist, kommt er wohl erst in 2 bis 3 Wochen wieder an die Oberfläche. Ich glaube aber kaum, dass er ihn auf so schmaler Strecke hätte entwischen können. Schon, aber die Strömung ist trügerisch. Er kann leicht weit abwärts getrieben worden sein. Dann schicken Sie auf jeden Fall auch einen der Leute zum Wehr runter. Und gehen Sie hier nochmal zurück, flussabwärts, die ganze Strecke, bevor es dunkel wird. Und wenn Sie nichts finden, müssen wir morgen früh gleich mit den Hunden los. Na, was ist nun, Sergeant? Haben Sie endlich eine Spur? Nein, nichts, Sir. Und wir sind seit 7:30 im Gang. Jeden Busch und jeden Strauch in 1000 Meter Umkreis haben wir abgeklappert. Aber die Hunde verlieren die Witterung, sobald man sie aus dem Garten herauslässt. Und dass er dort nicht ist, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ich habe alles systematisch durchsucht. Warum verlieren die Hunde die Witterung? Bei derart idealen Voraussetzungen, trocken und kaum Wind. Ich habe schon überlegt, es einmal in dem Wäldchen dort hinten zu versuchen. Aber der alte Knabe war von Arthritis geplagt. Bis da hinaus wird er kaum gelaufen sein. Merkwürdig. So ohne jede Spur zu verschwinden. Am Ende finden wir ihn dann warm und gemütlich irgendwo im Bett verpackt und in voller Ahnungslosigkeit über die Scherereien, die er uns da gemacht hat. Das glaube ich weniger. Wo steckt er dann zum Teufel? Na, fragen Sie mich nicht. Naja, was hilft's? Wir haben unser Möglichstes getan. Und wenn nicht alles trügt, Sergeant, wird uns der Fall Sir William Stacy so oder so bald aus der Hand genommen. Warum? Was ist denn passiert? Auf meine Meldung hin bin ich zum Scotland Yard bestellt worden. Ich fahre mit dem 10.40 Uhr Zug nach London. Ja? Ich bin Kommissar Gray. Guten Tag, Sir. Entschuldigen Sie, dass ich Sie hier unten warten ließ, aber es wäre sinnlos gewesen, Sie erst noch zu mir hinaufzubitten. Das Notwendige kann ich Ihnen auf dem Weg zu Dr. Goach erklären. Vielen Dank, bitte. Dr. Goach? Ist er einer Ihrer Laboratoriumskapazitäten? Eigentlich nicht, nein. Die Laboratorien sind übrigens hinten im Rückgebäude. Nein, Dr. Goach gehört genau genommen dem Innenministerium an. Ist aber von dort schon seit Jahren zu Scotland Yard abgestellt. Seit diesen Gerüchten damals über die fliegenden Untertassen. Sie werden sich erinnern. Ja, und wie? Mit dem Unsinn hat er schnell aufgeräumt. Überhaupt braucht man sich nur einmal 5 Minuten mit ihm zu unterhalten, dann weiß man, dass hinter solchen wissenschaftlichen Fantastereien wirklich nichts steckt als blühende Fantasie. Für uns ist ein Mann wie Dr. Goach natürlich Gold wert in diesen Zeiten. Was nämlich hier im Jahr täglich an wilden Berichten einläuft, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Hier durch, bitte. Danke. Aber ich verstehe noch immer nicht recht, warum Sie mich nicht kommen ließen, Herr Kommissar. Das Verschwinden von Sir William Stacy hat in gewissen Kreisen Beunruhigung ausgelöst. Warum eigentlich, ist mir auch nicht klar. Ich persönlich bin überzeugt, er wird wieder auftauchen. Ich habe allerdings aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass im Parlament bereits mehrere Interpellationen seinetwegen vorliegen. Warum denn diese ganze Aufregung hier? Wenn ein Wissenschaftler oder ein Diplomat in Verlust gerät, Inspektor, da ist es doch immer dasselbe. Da wittert gleich alles dunkle Machenschaften, wenn nicht gar übernatürliche Vorgänge. Übernatürlich? Komisch, genau das Wort hat Mrs. Milner gebraucht. Ich muss ja sagen, Ihr Bericht hat auch mir nicht ganz geheuer geklungen. So leicht kann schließlich kein Mensch einfach spurlos verschwinden. Hm. Wie das bewerkstelligt wurde, möchte ich wissen. Und Sie glauben, Dr. Goach wird das aufklären können? Hoffen wir es. Denken Sie jetzt bitte nicht, wir möchten Ihnen in Redford etwas am Zeug flicken. Aber was können wir arme Beamten schon tun, wenn unsere hohen Herren meinen, das Gras wachsen zu hören? Im Übrigen, Goach ist Wissenschaftler. Die praktische Seite unserer Arbeit liegt ihm nicht ganz so sehr. Also fassen Sie sich so knapp und präzise wie möglich. Selbstverständlich. Da sind wir schon. Guten Tag, Dr. Goach. Guten Tag. Bringe ich Ihnen den Inspektor. Welchen Inspektor? Adams. Sie wissen doch, wir haben über die Sache telefoniert. Oh, ja, ja, ja. Wo kommt er gleich her? Aus Nottinghamshire. Er hat den Polizeibezirk Redford unter sich, wo Sir William Stacy verschwand. Ah, richtig, richtig, richtig. Ja, ich habe die Akten hier irgendwo, jedenfalls. Bitte kommen Sie doch herein, Inspektor. Entschuldigen Sie das Durcheinander. Darf ich vorstellen? Inspektor Adams, Dr. Goach. Guten Tag, Sir. Nehmen Sie Platz, Inspektor. Danke. Und ich verabschiede mich gleich wieder. Freut mich, Sie kennengelernt zu haben, Inspektor. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. In der Dose neben Ihnen sind Zigaretten. Bitte bedienen Sie sich. Vielen Dank. Sie wissen vermutlich, dass ich nicht zur Polizei gehöre. Danke. Trotz meines Büros hier im Scotland Yard. Ja, das habe ich eben gehört. Manchmal wäre es mir anders zwar lieber, dann hätte ich wenigstens mein bestimmtes Ressort und wüsste, woran ich bin. Dies ist hier nämlich der reinste Umschlaghafen für sämtliche undurchsichtigen Vorfälle innerhalb der Grenzen des Vereinigten Königreichs. Ja, und was ich nun mit Ihrem Bericht anfangen soll, das ist mir auch noch völlig schleierhaft, Inspektor. Ja, das ist natürlich alles höchst merkwürdig. Sir William scheint sich im blauen Dunst aufgelöst zu haben. Nun, nehmen Sie mir es nicht übel, Inspektor. In blauen Dunst aufgelöst hat sich noch nie ein Mensch. Meiner Erfahrung nach jedenfalls nicht. Ja. Ganz recht. Nein, wenn ein Mensch verschwindet, Vorausgesetzt natürlich, er ist bei Verstand, dann entweder aus freiem Willen oder unter Druck. Aus freiem Willen ist er bestimmt nicht fort. Dazu wäre er schon körperlich kaum in der Lage gewesen. Er hat ja auch kein öffentliches Verkehrsmittel benutzt. Das haben wir nachgeprüft. Und sein Wagen, der steht in der Garage. Naja, vielleicht hat er sich von jemandem mitnehmen lassen. Der Gärtner Cooper schwört, dass den ganzen Nachmittag über kein Fahrzeug vorbeigekommen ist. Na, und zum Beispiel ein Helikopter? Ist doch unmöglich, Entschuldigung. Ich hatte auch schon daran gedacht, aber im Obstgarten wäre ja eine Landung viel zu gefährlich und außerdem könnte ein Helikopter nicht völlig unbemerkt landen. Ja, ja, ja. Mhm. Dann bliebe also nur die Möglichkeit, dass Sir William noch irgendwo in Oakdean ist. Ja, aber wo? Meine Leute waren in jedem Haus. Wir haben jeden Menschen im Ort vernommen. Hat er Freunde in Oakdean? Viele nicht. Einen gewissen Professor Lomax hat Sir William, wie Mrs. Milner behauptet, kurz vor seinem Verschwinden anrufen wollen. Das haben Sie wohl schon mal im Bericht entnommen. Ich habe den Sergeant zu ihm geschickt, aber Professor Lomax hatte Sir William schon tagelang nicht mehr gesehen, sagte er jedenfalls, und konnte sich auch keinen Vers darauf machen. Ja. Wohnt dieser Professor Lomax, sagten Sie, ja? Ja, wohnt Lomax. Er dauernd in Oakdean? Ja, jedenfalls seit einigen Jahren, zusammen mit seiner Tochter. Mein Sergeant hat sie mir gestern im Dorf gezeigt, so eine hübsche junge Person, etwas überspannt vielleicht, noch 30 Jahre, schätze ich. Lomax. Ja, Lomax ist kein geborener Engländer. Ich weiß nicht, woher er stammt. Er ist auch Anthropologe, wie Sir William. Ach ja. Er ist ja, auch Anthropologe, ja. Habe ich nicht erst kürzlich etwas von ihm gelesen? Wenn Sie es wünschen, soll ich mich vielleicht noch einmal mit ihm unterhalten, Dr. Gorsch? Nein. Lassen Sie nur, Inspektor. Ich glaube, ich werde morgen selbst nach Oakdean fahren und mich mal umsehen. Den Tatort in Augenschein nehmen, wie es so schön heißt. Ja, dann gehe ich sicher am besten als erstes zu Professor Lomax. Mein Name ist Gutsch. Könnte ich vielleicht Ihren Herrn Vater sprechen? Mein Vater ruht im Augenblick. Ist es dringend? Ja, ich würde ihn sehr gern sprechen. Ich bin extra von London hier rausgefahren. Von London? Ach, bitte kommen Sie herein. Danke. Mein Vater ist nicht mehr der Jüngste. Er hält immer einen kleinen Mittagsschlaf. Bitte, ich muss mich entschuldigen für den unangemeldeten Besuch. Ich hätte natürlich vorher anrufen sollen. Sind Sie mit meinem Vater bekannt? Nein, ich habe ihn nie persönlich getroffen, aber seine Arbeiten kenne ich selbstverständlich. Erst kürzlich habe ich seine Abhandlung über die Bestimmung frühpleistozäner Fossilien gelesen. Ach, wirklich? Was hielten Sie davon? Ich fand es eine außergewöhnlich interessante Veröffentlichung. Aber? Aber? Ehrlich gesagt, nicht alle darin aufgestellten Thesen haben mich völlig überzeugt. Warum nicht? Ich fürchte, das kann ich Ihnen nicht so ganz leicht erklären. Nein? Rein fachliche Erwägungen... Die eine Frau kaum versteht, meinen Sie? Verzeihung, das sollte nicht heißen... Dann muss ich Ihnen sagen, dass die fragliche Arbeit von mir stammt und nicht von meinem Vater. Oh, das habe ich nicht geahnt. Entschuldigen Sie vielmals. Oh, zu entschuldigen brauchen Sie sich nicht. Ihre eigene Meinung steht Ihnen frei. Es fragt sich nur, wie weit Sie derartige Dinge zu beurteilen vermögen, Mr. Gooch. Dr. Gooch. Doktor? Naturwissenschaftler. Ich bin Sachverständiger für mein Fachgebiet im Innenministerium. Zurzeit allerdings zu Scotland Yard delegiert. Scotland Yard? Ja, dann sind Sie Polizeibeamte. Ja, nein. Ich befasse mich mit den Angelegenheiten, was Scotland Yard die Sache eines Spezialisten sind. Ja, aber was wollen Sie dann hier? Nun, sehen Sie, ich stelle Nachforschungen an über das Verschwinden Ihres Nachbarn, Sir William Stacy. Ach ja. Ja, ein Polizeisergeant war kürzlich schon hier. Das ist aber doch sicher inzwischen schon aufgeklärt. Leider nein. Aber da kann doch nur irgendein ganz einfacher Grund vorliegen. Ein Grund wird vorliegen, ja. Ob allerdings ganz so einfach, das möchte ich bezweifeln. Wie? Halten Sie ein Verbrechen für möglich? Oh nein, nicht notwendigerweise Verbrechen. Eher hat man das Gefühl, irgendein raffiniertes Zauberkunststück ist mit Sir William angestellt worden. Von wem und warum, das möchte ich ausfindig machen. Aber wie soll mein Vater Ihnen dabei behilflich sein? Ich würde mich auf jeden Fall gern mit ihm unterhalten. Ist das unbedingt nötig, Dr. Gooch? Wenn ich weiterkommen soll mit der Sache, ja. Ja, was könnte mein Vater denn dazu beitragen? Das weiß ich auch nicht, bevor ich ihn gesprochen habe. Aber jede kleinste Nebensächlichkeit könnte durchaus von Belang sein. Von Belang? Wollen Sie etwa behaupten, dass mein Vater mit Sir Williams Verschwinden in irgendeinem Zusammenhang steht? Miss Lomax, habe ich etwas derartiges gesagt? Sie haben es durchblicken lassen. Was erlauben Sie sich eigentlich, uns hier ins Haus zu fallen, um meinen Vater einem Kreuzverhör zu unterziehen? Ich bin Ihnen doch nicht ins Haus gefallen, ich habe doch lediglich... In Ihren Augen hat wohl die persönliche Freiheit eines Menschen nicht die geringste Bedeutung, Dr. Goetsch. Aber doch, im Gegenteil. Sehen Sie, nichts beschäftigt mich mehr im Augenblick als Sir William Stacys Freiheit. Denn es ist keineswegs ausgeschlossen, dass man ihn irgendwo gefangen hält. Gefangen? Unsinn. Ja, ich möchte nur hoffen, dass es Unsinn ist. Und jetzt bitte ich Sie, Ihren Vater sprechen zu dürfen. Oder wäre es Ihnen angenehmer, wenn ich zu passender Zeit noch einmal wiederkäme? Nein, nein. Nein. Inzwischen wird er ja wohl schon wach sein. Kommen Sie bitte mit. Führe Sie hinauf. Vielen Dank, Miss Lomax. Hast du Dr. Goetsch ein Glas Sherry angeboten, Helen? Nein, ich... Aber so behandelt man doch keinen Besuch. Der extra aus London kommt. Bring uns schnell mal die Flasche. Ja, gleich. Ja, bitte behalten Sie doch gleich. Vielen Dank. Tja, ich wollte, ich könnte Ihnen irgendwie helfen, Dr. Goetsch. Aber mir ist das Ganze genauso ein Rätsel wie Ihnen. Ah, ja, ja. Sagen Sie... Herr Professor, offenbar hat doch Sir William noch kurz vor seinem Verschwinden Sie anzurufen versucht. Ja, das sagte mir schon der Polizeibeamte. Ich wüsste aber nicht, warum. Ja, ja. Wann haben Sie eigentlich Sir William zum letzten Mal gesehen? Zum letzten Mal? Oh, das ist schon eine Woche her. Ja. Wir trinken ab und zu ein Gläschen zusammen, spielen unsere Partie Schach. Ja, ich verstehe. Aber bis vor kurzem ist er ja viel weg gewesen. Wenn er nur in den Pyrenäen herumklettern konnte, in seinen Höhlen, Felslöchern dort. Ja, ja. Das war seine ganze Freude. Sind Sie je mit ihm gereist, Professor? Nein. Nein. Für mein reifes Alter war mir das zu anstrengend. Ja, ja, das verstehe ich. Dann ist er also ganz allein gefahren? Nein. In letzter Zeit immer mit einem befreundeten jungen Studenten. Wie hieß der doch gleich? Das müsste ich doch wissen. Na, vielleicht ist es nicht so wichtig. Nein, nein, nein, doch, doch. Er war sogar einmal mit Sir William hier zum Essen. Ach, unser Sherry. Helen! Mhm. Wie hieß doch der junge Mann? Wer, Vater? Na, dieser intelligente junge Mensch, der mit Sir William in den Pyrenäen gereist ist. Oh, David Ross? Ross. Ross hieß er. Richtig. Bitte, Dr. Goetsch. Vielen Dank. Tja, ein hochintelligenter Junge. Sir William hat ihn vor einem Jahr in Montespan kennengelernt. So, ja. Wissen Sie zufällig, wo er wohnt, Professor? Nein. Aber ich glaube, er studiert noch in Nottingham. Auf der Universität dort wird man ihn ja leicht ausfindig machen können. Miss Lomax? Ich habe doch hoffentlich nichts liegen lassen. Meistens passiert mir das mit meinem Regenschirm. Nein, ich wollte mich nur noch einmal bei Ihnen entschuldigen. Entschuldigen? Wofür ich war denn? Sehr unhöflich zu Ihnen, als Sie kamen. Ah, aber wirklich? Sie sollten nicht ohne Mantel aus dem Haus gehen. Es ist sehr kalt geworden. Und hier habe ich noch etwas. Was ist denn das? Die Adresse von David Ross. Er war nämlich einmal mit Sir William zum Mittagessen hier und hat mir kurz danach geschrieben. So? Worauf ich allerdings nie geantwortet habe, muss ich gestehen. Warum denn nicht? Oh, ich mochte ihn nicht, ehrlich gesagt. Schon, weil er so viel redete. Ach, und jetzt fällt mir noch etwas ein. Setzen wir uns doch lieber in den Wagen draußen. Erkälten Sie sich nur. Hier, nehmen Sie meinen Schal. Vielen Dank. So, nun erzählen Sie bitte mal. Was ist denn damals vorgefallen? Ja, schon während des Essens war das so merkwürdig, als Vater über die frühen Höhlenmalereien sprach. die vor einigen Jahren in den Pyrenäen gefunden worden sind. Da sagte David Ross nämlich lachend, das ist aber bei weitem nicht alles, was man dort entdeckt hat. Und Sir William warf ihm darauf über den Tisch hinweg einen so ärgerlichen Blick zu, dass plötzlich ein ganz betretenes Schweigen entstand. Später dann, als ich den Kaffee in den Salon brachte, war Vater in seinem Arbeitszimmer und Ross und Sir William stritten sich. Stritten sich? Worüber denn? Und das weiß ich nicht. Aber ich hörte Sir William sagen, du darfst diese Sache unter keinen Umständen erwähnen, bevor ich es dir erlaube. Aha. Und wann war dieser Vorfall? Etwa vor 3 oder 4 Monaten. Hm. Tja, ich bedanke mich sehr, Miss Lomax. Es war sehr nett von Ihnen, mir noch zum Auto nachzukommen. Ach ja, und die Adresse. Wollte die nicht mitnehmen? Wieso? Ach so, ja. Nottingham, Lansing Road Nummer 17. Hier, ich habe sie Ihnen aufgeschrieben. Ja. Vielen Dank. Wo ist übrigens die nächste Tankstelle? Gleich hinter dem Rondell, etwa 3 Kilometer von hier. Wollen Sie direkt nach Nottingham fahren? Ja, das habe ich vor. Ja. Auf Wiedersehen, Miss Lomax. Oh, nicht zu vergessen. Ihre Abhandlung, trotz meiner Kritik, bin ich wirklich zutiefst beeindruckt. Auf Wiedersehen. Bitte, bitte kommen Sie herein, Dr. Gooch. Bitte, der Dekan ist leider im Augenblick nicht da. Ich selbst, ich bin der Leiter der naturwissenschaftlichen Abteilung hier. Meredith ist mein Name. Guten Tag. Guten Tag, ja. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ja, wissen Sie, Mr. Meredith, eigentlich wollte ich einen Ihrer Studenten sprechen. Ach so. Ich habe seine Adresse, aber offenbar ist er verzogen. Verstehen Sie bitte, aus der Haushälterin dort ist mir bei dem besten Willen kein vernünftiges Wort herauszubringen. Handelt es sich um eine polizeiliche Erhebung? Ja, ich bin mit polizeilicher Vollmacht hier, ja. So, so. Und welchen Studenten wollen Sie denn sprechen? David Ross. Ross? So, so, ja. Das ist wirklich sehr bedauerlich. Ist da schon wieder etwas vorgefallen? Vorgefallen? Nein, nein. Ich wollte ihm nur einige Fragen stellen im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Sir William Stacy. Sie haben ja wohl über den Fall gelesen. Ja, ja, ja, das habe ich. Allerdings. Ich hoffte, von Ihnen zu erfahren, wo ich Ross finden kann. Bitte verstehen Sie mich, es liegt mir sehr daran, ihn heute noch zu treffen. Ach, das wird aber leider nicht möglich sein. Der junge Ross ist sehr bedauerlicherweise nicht mehr bei uns. Eine sehr tragische Geschichte. Wieso? Was ist denn passiert? Er musste in die Anstalt der Grauen Brüder eingeliefert werden. In eine Anstalt? Ja, ja, ja. Vor einer Woche. Schwerer Nervenzusammenbruch. Der medizinische Befund des Falles ist mir noch nicht bekannt, aber Sie können sich vorstellen, was für ein Schlag das war für uns alle. Ja, natürlich. Ross stand kurz vor seinem Examen und war ein so, wie soll ich sagen, so brillanter Student. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Sagen Sie bitte, wie kam er denn zu einem Nervenzusammenbruch? Ja, was soll ich Ihnen da schon sagen? Das sind wohl die üblichen Gründe, vermutlich so Anspannung, Überarbeitung. Ach so, ja. Sie wissen, dabei war er ein so übersprudelnd lebendiger junger Mensch gewesen, aber mit einem Mal unerfindlich warum befiel ihn diese Depression. Er wurde mürrisch und unzugänglich, schließlich sogar gewalttätig. Im Collegehof griff er einen seiner Mitstudenten sogar an. Wäre der Proktor nicht zufällig in der Nähe gewesen, hätte das fast ein böses Ende genommen, wirklich. Ja, ja, ja. Ach, sagen Sie bitte. Ja, bitte was? Hatte er eine Erklärung für sein Verhalten? Ach, er war gar nicht vernehmungsfähig, aber Grund lag, soviel ich weiß, keiner vor. Der andere junge Mann tauchte wohl etwas unvermutet im Torbogen bei der Kapelle vor ihm auf und Ross soll nun geschrien und sofort losgeschlagen haben. Ja, das verstehe ich nicht. Ohne dass Streitbestand zwischen den beiden? Ja, ja, ein höchst eigenartiges Benehmen, das muss man schon sagen. Ross wurde gleich zur Krankenstube gebracht, aber er tobte so, dass man ihn in die Klinik bringen musste, sofort. Entschuldigen Sie bitte, ja, was Mr. denn? Meredith. Ja. Haben Sie seither etwas über ihn gehört? Nein, nein, gar nichts. Bis jetzt nur, dass er unter Beobachtung steht und der Befund uns noch zugehen soll. Ja. Als Sie kamen, dachte ich schon, er sei womöglich ausgerissen. Aber nein, nicht, dass ich wüsste. Ist die Anstalt der Grauen Brüder weit von hier? Nein, nein, ganz in der Nähe, sogar an der Straße nach Grantham. Ein großes rotes Gebäude. So, Dr. Gut, also hier haben wir die Krankengeschichte des Patienten. Vielen Dank, Doktor. Sie sehen, David Ross wurde am 9. eingeliefert. Der Röntgenbefund war negativ. Aha, ja. Also ich persönlich glaube nicht, dass er ein psychopathischer Fall ist. Mhm. Hatte er früher schon derartige Anfälle? Offenbar nein. Daher halte ich es vorläufig für eine akute Angstneurose. Leider haben wir ihn isolieren müssen. Auf das geringste Geräusch reagiert er mit Erregungszuständen, Angst. Und wovor hat er Angst? Ja, das weiß ich nicht. Er ist nur ansprechbar im Stadium eines dieser merkwürdigen Anfälle. Und dann natürlich nicht in der Lage, vernünftige Antworten zu geben. Sie haben ihn seit seiner Einlieferung ständig unter Beobachtung gehalten. Natürlich. Warum fragen Sie? Ja, nur um mich zu vergewissern, wo er sich am Tage des Verschwindens von Sir William Stacy aufgehalten hat. Also ich kann Ihnen versichern, dass Ross sein Bett nicht verließ, seit er hier ist. Na ja, schon. Hat er Besucher? Nein, noch nicht. Er beruhigt sich jetzt aber zusehends in den letzten Tagen. Und wenn die Besserung anhält, wird man wohl demnächst Besucher erlauben können. Entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Ja, Dr. Rittier. Ja? Ah. Ah ja? Ja? Wann? Ja. Ja, ich komme sofort hinauf. Danke. Ja, ich war offenbar etwas voreilig mit meiner Prognose. Ross hat schon wieder einen seiner Anfälle gehabt. Ach. Wenn Sie mich auf die Station begleiten wollen, dann bitte kommen Sie hier, ja? So, hier, Dr. Ross. Tja. Mhm. Er sieht sehr blass aus. Fühlen Sie mal seinen Puls. Der rast, ja. Seine Haut ist ganz feucht. Unregelmäßige Atemtätigkeit, flatternder Puls. Ja. Dazu noch seine Augen. Sehen Sie, enorm erweiterte Pupillen. Mhm, ja. Alles Angstsymptome. Und ohne jeden erkennbaren Grund. Ja. Er zittert. Beruhigen Sie sich, mein Junge. Keinerlei Grund zur Angst. Wie lange dauern diese Anfälle? Tja, eine Stunde etwa, manchmal länger. Hatten Sie je schon einen solchen Fall vorher? Oh ja, schon mehrere. Meist ist es die Auswirkung eines heftigen Schocks. Nur wissen wir bisher bei Ross noch nicht, was den Schock ausgelöst hat. Naja, ich verstehe. Seinem Zustand nach muss er allerdings ein ziemlich grauenhaftes Erlebnis gehabt haben. Mhm. Ich will Sie nicht länger aufhalten, Dr. Reed, hier ist ja doch noch nichts zu machen. Wenn sich sein Zustand bessert und man ihn sprechen kann, vielleicht lassen Sie es mich dann wissen, ja? Mhm, sicher. Dann setze ich mich sofort mit Ihnen in Verbindung, Vielen Dr. Gott. Müssen wir hier einbiegen, Inspektor? Ja, das Haus von Sir William liegt ganz am Ende dieser kleinen Straße. Ist nur gut, dass Sie mich begleiten. Diese verschlungenen, schmalen Straßen hier, die sind ja das reinste Labyrinth. Ich hoffe nur, ich koste Sie nicht allzu viel Ihres wertvollen Vormittags. Aber Doktor, ich bitte Sie, frische Luft ist mir sehr viel sympathischer als mein dummes Büro. Ja, ich wollte eigentlich schon gestern hierher, und dann bin ich aber noch nach Nottingham gefahren. Nach Nottingham? Ja, um einen jungen Mann namens David Ross aufzusuchen. Ross hat Sir William auf Reisen in die Pyrenäen begleitet. Ah ja, ja, David Ross. Konnten Sie von ihm etwas erfahren? Nein, nein, nein, leider nicht, nein. Er ist in einer Nervenheilanstalt, wurde vor einer Woche eingewiesen. Ich fürchte, von ihm wird vorläufig nicht viel zu erfahren sein. Möchten Sie auch Mrs. Milner sprechen? Ja, später vielleicht. Zunächst möchte ich vor allem den Garten und den Obstgarten sehen. Halt, halt, hier sind wir schon. Sie können den Wagen dort bei dem weißen Tor stehen lassen. Ja, ganz schöner Besitz, was? Mhm. Kann der Wagen hier stehen bleiben, Inspektor? Aber ja, hier kommt praktisch nie ein Auto vorbei. Aber Moment, Doktor, wir brauchen gar nicht erst zum Haus zu gehen. Kommen Sie, hier ist so ein kleiner Seiteneingang. Ausgezeichnet, bitte gehen Sie voraus, Inspektor. Okay. Der Bogen dort am Ende des Rasens führt zur Rosenanlage. Wenn wir die Stufen hier raufgehen und durch das kleine Gittertor, dann kommen wir direkt zum Obstgarten. So, hier bitte. das sind aber prächtige Obstbäume. Was ist weg? Ne? Ja, muss schön sein, wenn es hier blüht, ne? Ja. Ja, Doktor, Sie sehen, falls Sir William auf diesem Weg entlang gegangen ist, dann hätte er über den Stacheldraht klettern müssen, um aus dem Obstgarten rauszukommen. Mhm. Sagen Sie, Inspektor, wie weit ist es dort hinaus zur Autostraße? Na, mindestens 3 Kilometer. Na, und dann hätte er erst noch den Fluss überqueren müssen. Hat aber da nicht einer Ihrer Leute seine Mütze gefunden? Richtig, richtig. Aber wir haben das Wasser bis zum Wehr hinunter durchsucht und keine Spur von ihm entdeckt. Ah, ja, ja. Ach, Inspektor. Ja, Dr. Gott. Was ist denn das da drüben? Eine Grube? Da drüben? Ach, das Erdloch, meinen Sie? Ja. Das ist auch einem meiner Leute aufgefallen, aber wir können ja nochmal hingehen, wir können es ja nochmal genauer ansehen. Na gut, kommen Sie. Ziemlich flach. Mhm. Na, kaum einen Meter tief und etwa 2 Meter Durchmesser. Ja, ja. Das wahrscheinlich für Kompost oder um Unkraut zu verbrennen. Mhm. Ja, das stimmt. Das sieht doch aus wie Aschenreste, nicht? Der Sergeant sagte, er habe ein wenig rumgestochert, aber nichts weiter finden können. Riechen Sie etwas, Inspektor? Ja. Ja, ist mir vorhin schon aufgefallen, als wir in den Garten kamen. Da habe ich es gemerkt. Was kann das bloß sein? Teer ist es. Hier riecht's nach Teer. Ja, natürlich, dass man da nicht gleich doch. Wahrscheinlich hat jemand seinen Gartenzaun mit Carbolineum gestrichen. Was ist denn das? Dr. Gut, schauen Sie sich das mal an. Was haben Sie denn da? Ein Lederknopf. Ach, wo haben Sie den her? Den lag hier auf dem Weg. Na, lange kann der noch nicht da liegen, ganz trocken und sauber, sogar ein Stück Faden hängt dran. Schauen Sie mal, das ist ja grauer Faden. Also ich fresse einen Besen, wenn der Knopf neulich schon da lag, als wir den Obstgarten durchsucht haben. Wer kann denn den hier verloren haben? Ja, wer? Moment mal, Inspektor, mir fällt da was ein. Ja? Gestern, als ich mich mit ihm unterhielt, trug Professor Lomax eine helle Sportjacke mit solchen Knöpfen. Professor Lomax? Ja, ja, ja, ja. Kommen Sie, Inspektor. Unser nächstes Ziel brauchen wir ja wohl nicht erst zu verraten. Anscheinend niemand zu Hause. Ja, weder Professor Lomax noch seine charmante Tochter. Sollen wir es hinten an der Küchentür versuchen, Dr. Gutsch? Was? Na ja, gut, wenn Sie das für richtig halten. Oh, klar, kommen Sie mit. Naja, die Küchentür ist jedenfalls nicht verschlossen. Nein, aber niemand ist da. Hallo? Jemand zu Hause? Miss Lomax? Ich glaube, ich sehe mich mal rasch oben etwas um. Warum sprechen Sie denn plötzlich so leise, Inspektor? Oh, das ist nur wegen Miss Lomax. Die soll doch so eine etwas temperamentvolle Dame sein. Ach so, ja. Unbedingt in die Arme laufen möchte ich ja nicht. Na, hoffen wir das Beste. Das vordere Zimmer zuerst, würde ich sagen. Vielleicht hat Professor Lomax sich hingelegt. Ich gehe inzwischen hier unten mal durch. Keine Menschenseele da oben, Dr. Gutsch. Und im Schlafzimmer des Professors herrscht ziemliches Durcheinander. Da müssen Sie ausgegangen sein. Komisch, dass Sie die Küchentür offen gelassen haben. Wahrscheinlich sind Sie nur rasch ins Dorf Besorgungen machen. Hier auf dem Land lassen ja alle Ihre Hintertüren auf. Ja, haben Sie wohl recht. Ah. Was war denn das? Da kommt jemand zur Haustür gelaufen. Machen Sie doch die Tür auf, Inspektor. Ja. Miss Lomax. Oh, Dr. Coach, Gott sei Dank. Na, was ist denn los, um Himmels Willen? Unser Telefon geht nicht. Ich musste hinunterlaufen zum Automaten. Ich habe die Polizei in Redford angerufen. Die Polizei? Aber was ist denn passiert? Ich war einkaufen im Dorf und... Und? Und als ich wegging, lag Vater im Garten auf dem Liegestuhl. Vor 10 Minuten kam ich zurück und ging gleich zu ihm hinaus... Aber er ist nicht mehr da. Er ist verschwunden. Was? Verschwunden? Ja. Ich habe alles abgesucht. Ich weiß einfach nicht, wo er noch sein könnte. Vielleicht macht er einen Spaziergang. Aber nein, Inspektor. Er würde nicht weggehen, ohne mir Nachricht zu hinterlassen. Und da schon Sir William Stacy etwas zugestoßen ist... Moment mal. Ob Sir William etwas zugestoßen ist, wissen wir keineswegs. Und wenn Ihr Herr Vater nicht gleich bei Ihrer Rückkehr aus dem Dorf zum Empfang bereitsteht, ist das ja noch gar kein Grund zur Annahme, dass auch er verschwunden ist. Wo ist er dann? Es ist schön heute Morgen. Vielleicht wollte er sich etwas Bewegung machen. Aber als ich ihn fragte, ob er mitkäme ins Dorf, sagte er noch, er wolle sich lieber hinlegen. Naja, und später hat er sich vielleicht wieder anders überlegt. Wie lange waren Sie weg? Eine Stunde ungefähr. Weit kann er dann also nicht sein. Na eben. Na, ich schlage vor, wir fahren gleich mal hinunter. Ganz sicher finden wir ihn im Ort. Tja, wenn Sie meinen. Mein Wagen steht vor dem Tor. Sagen Sie, Miss Romex, was hatte Ihr Herr Vater heute an? Dunkle Flanellhosen, Sandalen und eine alte graue Sportjacke. Mit Lederknöpfen? Ja, warum? Wie dieser da? Ja. Wo haben Sie den Knopf gefunden? Wo man ihn nie gesucht hätte. Inspektor Adams und ich waren nämlich... Morgen, Miss Lomax. Ah, Cooper, guten Morgen. Ja, ich komme nur wegen der Obstbäume. Ich habe dem Herrn Professor doch versprochen, sie etwas zurückzuschneiden. Das ist der Gärtner von Sir William, Dr. Goetsch. Er hilft hier freundlicherweise manchmal aus. Aha. Inspektor, Sie kennen ihn ja wohl. Ja, wir kennen uns. Ja, Sie waren doch schon vor ein paar Tagen da und haben uns ausgefragt wegen Sir William, was? Ja, richtig. Ja, nicht zu glauben, diese Geschichte. Weiß man noch immer nichts? Leider nein. Dr. Goetsch hat jetzt die Nachforschungen übernommen. Der wird sich später noch mit Ihnen über diesen Fall unterhalten wollen. Jederzeit gern bereit, wenn ich behilflich sein kann. Miss Lomax, soll ich auch noch das Stück Spalier richten, wenn ich fertig bin mit den Obstbäumen? Ja, tun Sie das bitte. Ja, ich wollte noch den Herrn Professor vorhin fragen, aber dann habe ich doch glatt wieder vergessen. Was? Sie haben meinen Vater heute Morgen schon gesehen? Ja. Wo haben Sie ihn gesehen? Drüben, bei Sir William. Vor einer Stunde vielleicht, im Obstgarten lieber herum. Sie haben Professor Lomax heute im Obstgarten von Sir William gesehen? Ja, ja. Sie müssen sich täuschen, Cooper. Was sollte mein Vater da zu suchen haben? Das weiß ich auch nicht, Miss. Aber wenn der Inspektor mich fragt... Sind Sie sicher, es war Professor Lomax, Cooper? So sicher ich hier stehe. Ich war gerade im Schuppen, Setzlinge pikieren. Ich wollte noch mit ihm reden, aber bis ich fertig war, war er schon weg. In welche Richtung ist er gegangen? Wohin ging er von Ihnen aus? Könnt's nicht sagen. Ich habe ihn nicht weggesehen. Wahrscheinlich ins Dorf. Cooper, Sie haben doch kurz bevor Sir William verschwand, bei ihm im Garten gearbeitet. Ja, so war's. Mrs. Miller, die Haushälterin, die kam noch raus und wollte ihn zum Tee holen. Da war er wie weggeblasen. Wir haben den Garten von vorn bis hinten abgesucht, aber nicht eine Spur war zu finden. Und an dem Nachmittag haben Sie keinen Wagen oder irgendein anderes Fahrzeug in der Nähe des Hauses gesehen? Solange ich da war, habe ich nichts und niemanden bemerkt. Tja. Tja, danke, Cooper. Höchstens eins. Ja? Ach was, Sie wären es doch nur für Einbildung. Nein, sagen Sie es nur. Na, im Moment kam es mir merkwürdig vor. Es war bald, nachdem Mrs. Milner herausgekommen war. Ich war eben fertig mit dem großen B. Da haben wir eine Rose, sage ich Ihnen, herrlich. Die schönste Polyanthe. Ja, zur Sache, Cooper, zur Sache, bitte. Entschuldigen Sie. Ja, also genau in dem Moment habe ich gemeint, ich höre ein merkwürdiges Geräusch. Können Sie sich nicht präziser ausdrücken? Was denn für ein merkwürdiges Geräusch? Ja, merkwürdig. Also ich weiß noch, ich habe zur Straße geschaut. Da war aber nichts. Keine Menschenseele. Darum habe ich dann auch nicht weiter darüber nachgedacht. War auch niemand im Obstgarten? Das könnte ich nicht sagen. Von den Rosen aus sieht man da nicht hin. Das Spalier ist dazwischen. Mhm. Und wie würden Sie das merkwürdige Geräusch beschreiben? Tja, wie ein Auto oder Laster oder sowas hat es sich nicht angehört. Es war eigentlich mehr als so ein, na, was soll ich sagen, ein Sirren. Wie ein Flugzeug? Nein, eher wie eine Bohrmaschine. Bohrmaschine. Doch, doch. Wie eine von diesen Maschinen bei den Straßenarbeiten und so. Ein Bohrer. Aha. Ja, ja. Vielleicht war es auch der Wind. Schwören möchte ich es nicht, aber eins weiß ich sicher. Professor Lomax habe ich vor kaum einer Stunde in Sir Williams Obstgarten gesehen. Tja. Naja, vielen Dank, Cooper, das wäre alles. Sie können jetzt an Ihre Arbeit gehen. Ist die andere Gartentür offen, Miss? Ja, Cooper. Ich bin ganz hinten, wenn Sie mich brauchen. Na, sehen Sie, Miss Lomax, jetzt wissen Sie, warum Ihr Vater nicht hier war, als Sie zurückkamen. Er wollte einen Rundgang durch Sir William Stacys Obstgarten machen. Nein. Cooper muss sich getäuscht haben. Nein. Ihr Vater war heute bei Sir William. Ich bin davon überzeugt. Wie können Sie davon überzeugt sein? Weil Inspektor Adams vorhin den Lederknopf, den ich Ihnen zeigte, in Sir Williams Obstgarten gefunden hat. Was Cooper sagte, hat lediglich unsere Vermutung bestätigt. Dann wäre ja das Rätsel gelöst, Gott sei Dank. Vielleicht. Mit Sicherheit wissen wir es erst, wenn wir ihn gesprochen haben. Naja. Wollen mal nachsehen, ob er im Dorf ist. Oder möchten Sie lieber hierbleiben? Nein. Lieber komme ich mit, wenn ich darf. Was haben Sie herausgefunden, Inspektor? Ich war in beiden Gasthäusern und in jedem Laden am Ort. Niemand hat Professor Lomax gesehen. Waren Sie auf der Post? Ja, und Gott weiß wo noch. Nein, Professor Lomax war heute Morgen nicht in Oakdean. So viel steht fest. Vielleicht hat Miss Lomax doch recht. Vielleicht ist er verschwunden. Wo ist sie übrigens? Im Wagen. Sie macht sich natürlich Sorgen. Ja, verständlich. Tja, Dr. Gutsch, mir scheint, wir dürfen noch einmal von vorne anfangen. Erst Sir William, jetzt Professor Lomax. Ich muss auch sagen, die beiden Fälle sehen sich reichlich ähnlich. Sie sollten die Nachforschungen auch auf die Nachbarbezirke ausdehnen, glaube ich, aber so diskret wie möglich. Natürlich. Nur kein unnötiges Tamtam im jetzigen Stadium. Ich rufe gleich einmal Redford an und lasse ein paar von meinen Leuten rüber. Ja, gute Idee. Und ich fahre inzwischen zu Sir Williams Haus und spreche mit dieser Mrs. Milner. Schön. Und falls es irgendwas gibt, dann verständigen wir Sie. Ja, bitte. Wiedersehen. Wollen Sie sich nicht nach vorn setzen? Und der Inspektor? Ach ja, der Inspektor, der muss erst noch mit dem Revier telefonieren und seinen Leuten Weisungen geben. So. Es gibt ja noch Dutzende von Möglichkeiten, wo Ihr Herr Vater sein könnte. Wir werden ihn schon finden. Möchten Sie eine Zigarette? Nein, danke. Vor 3 Tagen ist Sir William Stacy verschwunden und bisher haben Sie noch keine Spur entdeckt. Oder? Ja, wir tun unser Möglichstes, das verspreche ich Ihnen. Sagen Sie, Dr. Gulch, warum sind Sie hierher gekommen? Um das Verschwinden von Sir William Stacy zu untersuchen, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber warum Sie? Warum nicht ein Scotland Yard-Beamter? Ja, sehen Sie hier. In meiner Eigenschaft als Spezialist der wissenschaftlichen Abteilung des Innenministeriums habe ich mich mit den Dingen zu beschäftigen, die, naja, die Kompetenz der Scotland Yard-Beamten sozusagen überschreiten. Von Loch Ness-Ungeheuern bis zu imaginären fliegenden Untertassen. Aber dies hier ist doch eine ganz klare Polizeiangelegenheit. Richtig, ja. So sieht es zunächst aus. Sir William Stacy, Anthropologieprofessor im Ruhestand, verschwindet. Niemand weiß wie oder warum. Niemand hat etwas von ihm gesehen oder gehört, seit er sich vor 3 Tagen in seinen Garten begab. Oh ja, übrigens. Waren Sie gestern noch in Nottingham bei seinem Freund David Ross? Ja. Aber leider war es eine vergebliche Fahrt. Mhm. Ross befindet sich unglücklicherweise zurzeit in einer Nervenheilanstalt. Ja, warum denn das? Och, er hatte einen schweren Zusammenbruch vor etwa einer Woche, sodass es gar keine andere Möglichkeit gab, als ihn sofort in eine Klinik bringen zu lassen. Und was hat man dort festgestellt? Ja, offenbar ist es ein Schock. Ich habe ihn selbst gesehen. Er ist in bemitleidenswerter Verfassung, hat dauernd Angstzustände. Angst? Wovor denn Angst? Ja, das konnte noch niemand herausbringen. Er ist nicht vernehmungsfähig. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, ich mochte ihn eigentlich nicht besonders. Er war so sehr von sich selbst überzeugt. Aber ungewöhnlich intelligent ist er, das lässt sich nicht leugnen. So, Ach, erinnern Sie sich, Miss Lomax, Sie haben gestern etwas von einem Streit zwischen Ross und Sir William erwähnt. An dem Tag, an dem die beiden zum Mittagessen bei Ihnen waren. Ja. Ja, bei dem Gespräch über die frühen Höhlenmalereien in den Pyrenäen. Da lächelte Ross so merkwürdig und sagte, das ist bei Weitem noch nicht alles, was dort entdeckt worden ist. Mhm. Und Sir William wurde sehr ärgerlich über diese Bemerkung. Das war vor 3 Monaten, nicht wahr? Ja, ungefähr. Sie waren erst kurz zuvor von einer Kletterexpedition in den Pyrenäen zurückgekehrt. Hat Sir William über seine Expedition mit Ihrem Vater gesprochen? Nein, er machte immer ein ziemliches Geheimnis daraus. So. Wo wollen Sie denn jetzt hin? Zu Sir Williams Haushälterin. Ich möchte mich einmal mit ihr unterhalten. Aber ich bringe Sie gern erst nach Hause, wenn Ihnen das lieber ist. Nein, nein. Ich würde gern mitkommen. Umso besser. Ich weiß nämlich den Weg nicht genau. Terra Incognita von Philip Levine. Übersetzung Peter Bahama. Es sprachen Dr. Andrew Gorch, Horst Tappert, Inspektor Adams, Heinz Schimmelpfennig, Sir William Stacy, Albert Karl Weiland, Helen Lomax, Marlies Schönau, Professor Lomax, Peter Lühr. In weiteren Rollen Nora Minor, Wolfgang Dörich, Josef Sieber, Richard Klei, Karl Michael Vogler und Paul Böß. Komposition Walter Kabel, Regie Wilm ten Haaf, Produktion Bayerischer Rundfunk 1962.